Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Ich freue mich sehr, meinen Kollegen Robin heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Robin. Hallo David. Und wir haben wie immer ein Update zur letzten Folge. Es gab sehr, sehr viele Kommentare letztes Mal. Es gab ein paar, die sich erbost haben und sehr viele Leute, die Hilfe angeboten haben. Wir kommen erstmal zu dem Part, wo Leute was zu meckern hatten. Denn wenn wir sonst immer meckern, dann dürfen die anderen auch mal ran. Es ging namentlich um dieses Podcast-Thema, was wir gegen Ende aufgenommen haben. Und da haben wir beide, Robin, den Fehler gemacht, nicht uns deutlich genug abzugrenzen. Wir haben namentlich haben wir Auf ein Bier und Stay Forever genannt, wo wir bei beiden gesagt haben, wir wissen nicht, woher, warum die sagen zum Beispiel, also oder woher kommt der Aufwand, den sie sich dann per Patreon quasi wieder auszahlen lassen wollen. Bei Stay Forever muss ich gestehen, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, ich verstehe es immer noch nicht. Also da war zum Beispiel einer der Kommentare, den wir bekommen haben, die spielen halt vorher das Spiel nochmal, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn ich zum Beispiel was über Skyrim machen würde, würde ich nicht sagen, ich rechne da die 120 Spielstunden mit rein, die ich das vorher spielen musste, wenn ich ein Video darüber mache. Aber das sieht halt jeder anders. Bei Auf ein Bier allerdings, da gab es Leute, die das sehr, sehr vehement verteidigt haben. Und zwar so sehr, dass ich gedacht habe, okay, da müssen wir mal reinhören. Es ging uns, wir hatten es ja schon mal gesagt, gar nicht darum, die anzugreifen. Es ging uns auch gar nicht um die spezifischen Podcasts. Nee. Es ging uns einfach darum, dass wir halt gerade bei denen, die Patreon-Zahlen halt gesehen haben und hat generell darauf angesprochen wurden, wie wir das Thema sehen und einfach gesagt haben, wir können uns nicht vorstellen, dass wir 16.000 Euro im Monat für einen Podcast brauchen. Ja, ich hatte, also für mich bezog sich, das hatten wir auch so gesagt, hauptsächlich auf die, die sagen, ohne Patreon geht das nicht. Ja. Und dann macht man aber Sachen, wie wir sie machen. Auf ein Bier muss man sagen, das ist halt wirklich ein echtes Spielemagazin in Audioform. Das hatte ich so gar nicht gewusst. Ich dachte, die reden halt wie wir einfach so über Gaming-Themen dann halt freie Schnauze und dann hätte ich mir Das war ja unser Fehler, dass wir es vorher nicht gehört haben, aber der Name lässt halt darauf schließen. Der lässt nicht darauf schließen, dass es was Tiefgründigeres ist. Wir sagten aber auch, dass wir davon ausnehmen, Podcasts, die wirklich so fast hörspielartig produziert sind. Ja, das ist der zumindest. Und magazinartig. Ich persönlich, ich hatte dann nochmal geguckt, was ich nämlich im Hinterkopf hatte, und da habe ich mich nochmal bestätigt, war Radio Nukular. Das sind so die Truppe, auch da jetzt wieder nicht, da bitte Beef draus machen. Es ging nur darum, ich hatte zum Beispiel bei deren Patreon-Seite geguckt und die schreiben, ja, wir haben ja alle auch noch Jobs und die Arbeitszeit, die da entfällt, was ich gar nicht verstanden habe, was sie damit meinen. Es sei denn, sie sind selbstständig. Also. Sind sie, glaube ich, nicht. Also die, ich bin mir nicht sicher, aber die sind halt an einigen. Der Christian Gürnt zum Beispiel, der damit beteiligt ist, der arbeitet für Gameswelt. Es kann sein, dass der auch da nur so Halbzeit angestellt ist oder auch das auch nur auf Auftragsebene. Ich kann es dir nicht sagen, aber nichtsdestotrotz. Das wär auch ein geiles Prinzip. Du bist festangestellt und sagst dann, Chef, folgende Sache. Ich komme Freitag nicht in die Arbeit, aber das, was du mir als Gehalt hast, zahle ich dir zurück über Patreon. Nee, aber also, ich meine, wir arbeiten ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch einen Job haben quasi. Und Podcast ist ja ist eben auch Teil dieses Jobs. Deswegen weiß ich gar nicht, warum man entfallene Arbeitszeit dann damit einrichtet. Nichtsdestotrotz sagen die halt, wir brauchen das Geld von euch, damit wir diesen Podcast quasi refinanzieren können. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man sich dann eben fragen muss, ist das gerechtfertigt? Diese Frage muss sich ja jeder selber stellen und es gibt genügend, die das unterstützen per Patreon und dann ist das auch okay. Ja, und wie gesagt, genau, es ist ja auch nicht, also das haben wir letztes Mal auch schon mal gesagt, ein Produkt zu kaufen oder für eine Leistung zu bezahlen, auch wenn diese Leistung für andere vielleicht kostenlos angeboten wird, ist ja jedermanns eigene Entscheidung und ob ich mich jetzt entscheide, mir ein iPhone zu kaufen oder sowas oder ein billigeres Handy, ist auch meine Entscheidung. Und auch wenn ich weiß, dass da ein Konzern Milliarden mitverdient. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim zu sagen, ja, ich mag den Podcast halt, ich gebe da auf Patreon mein Geld aus. Ob die das jetzt am Ende wirklich brauchen oder sich davon am Ende halt eine neue Rolex kaufen, ist mir egal, weil ich finde es halt geil, die damit zu unterstützen, dass sie eine Rolex haben. So, ist ja auch okay. Aber bei so Schnatter-Podcasts wie diesen, da fänd ich das ein komisches Argument. Die andere Sache war, ich hatte letzte Woche, wir sind da relativ deep geworden. Und ich hatte ja durchblicken lassen, Und ganz viele haben das auch erkannt, dass ich mich wohl an den Rande eines Burnouts gearbeitet habe. Ich glaube, das ist hier so eine Bürokrankheit. Ich höre das gerade von Olli, bei Flo ist sowieso alles zu spät. Ich glaube, der hat den Burnout schon vor 10 Jahren verpasst. Und Olli hatte so ein schönes Bildnis, der meinte, Flo ist wie so ein Zug, der längst brennt, aus so einem Actionfilm, aber trotzdem einfach noch weiterfährt. Ja. Und weil die Schienen, die gehen einmal geradeaus, der fährt und fährt und fährt, er fährt dann einfach weiter. So, und da haben ganz viele geschrieben, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich habe ganz viele Privatnachrichten bekommen. Ich habe auf keine einzige davon geantwortet. Dafür erstmal Entschuldigung, es war aber einfach mal wieder sehr viel los. Deswegen hier an dieser Stelle danke für alle, die da auch Mut zugesprochen haben. Es gab sehr, sehr viele, die mir empfohlen haben, eine Therapie tatsächlich zu machen. Und dem komme ich nach. Also ich habe tatsächlich auch schon was angefangen. Und weil ich das auch schon erkannt habe, muss man ganz klar sagen, also auch weil das jetzt ja schon zu lange geht und zu viele Bereiche meines Lebens irgendwie angegriffen hat. Ich muss sagen, es war insofern schwierig, weil ich da, ne, sich das einzugestehen, so, und man will ja immer stark und männlich sein und gerade ich war ja auch mal Chef und war da zum Beispiel sehr unerbittlich. So, wenn jemand gekommen ist und sagte, übrigens, ich bin krank. Da habe ich gesagt, so, sag mal, solange dir nicht ein Bein abgefallen ist, bist du nicht krank, komm jetzt sofort auf Arbeit. Ne? Ich bin da, bin so hart, wie ich mit mir selber umgegangen bin, auch immer mit den anderen umgegangen, was einfach doof ist, auch aus heutiger Sicht betrachtet. So. Und deswegen, also danke dafür und ich versuche das im Auge zu behalten. Ich möchte ja auch eigentlich nicht weg. Also ich habe auch ganz, ganz viele Ideen und eigentlich auch super viel Lust. Ich hoffe nur, dass dieser Knoten endlich platzt. Und dann habe ich so viele Ideen und auch schon angefangene Skripte. Ich glaube, ich könnte jeden Tag ein Video raushauen. Und dann denken sich die Leute, was ist mit dem einen? Was ist da los? Ja, mal gucken. Mal gucken, was da so passiert. Ich würde sagen, wir gehen über, also auf, das ist ja, finde ich, ein sehr positives Thema, was du gerade geteilt hast, aber auf ein noch leichteres, noch lustigeres Thema. Und zwar, Tanzverbot hat einen Song veröffentlicht auf seinem Kanal, den er aber gar nicht gemacht hat. Ja. Ich kenne ihn noch aus meiner Abi-Zeit. David meinte gerade schon, da hat er schon seit Jahren gearbeitet, als der Song rauskam. Ich habe noch nicht mal Abi gehabt. 2009 war das, haben wir gesehen. Genau, Das geht ab, oder wie ist der Song? Das geht ab! Genau, und Disco Pogo. Jetzt inzwischen ist er wohl so am Rande der Vergessenheit gelangt, hat ein Video veröffentlicht und hat hat Influencer-Marketing in sein Musikvideo gepackt, fand ich auch eine spannende Strategie. Und zwar mit Flying Uwe und Tanzverbot sich auch einfach Premium-Repräsentanten rangeholt, um dieses Musikvideo nach vorne zu bringen. Es ist halt so gut, wer auch immer den Webvideopreis vor 4 Jahren oder so gesehen hat, das war das Jahr, wo wir für sie keine ausgezeichnet wurden. Und wir saßen halt im Publikum vorne und dann kommt halt Flying Uwe in einer der Pausen raus und dropkickt so einen Stein in 2 Hälften oder so. Das war's. Der hat einen Song, der hat irgendwie eine Kategorie präsentiert und eigentlich sind alle immer Präsenter mal rausgekommen und haben halt irgendwie eine Leute dazu gehalten. Und ihm haben sie das wohl nicht zugetraut oder keinen Bock drauf, keine Ahnung. Ist einfach nur rausgegangen, hat einen Stein gekickt, macht so eine Handbewegung und so einen Kick und dann geht er wieder. Ich glaube, er hat einfach den Umschlag mit dem Gewinner drin überbracht. Ja, stimmt, der war in dem Stein oder irgendwas. Super abstrus. Ja, auf jeden Fall hat, wer dieses Event live miterlebt hat, der erkennt diesen Kick wieder. Ja. Der hat einen Move, den er macht, und den macht er auch in diesem Video. Und das war's. Also er steigt dann zwar noch in ein Auto ein, aber es wirkt halt immer wie so ein Häschen, so ein Duracell-Häschen, was du aufziehst und dann kann es immer die immer gleiche Bewegung, so eine Trommel schlagen oder halt einen Karate-Kick und dann sind die Batterien auch wieder leer und dann stellst du das Häschen in die Ecke. So ist Flying Uwe so ein bisschen offenbar. Also der kann ja sogar sehr charismatisch sein. Aber in den Videos wird er halt immer dass der sich auch nicht fragt, so, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Er sagt sogar einen Satz. Genau, er sagt, hey Money, oder darf ich rein oder irgendwie so, du bist dran. Ah, du bist dran, sagt er, glaube ich. Ich glaube, sowas. Aber das war es dann auch schon. Ja. Da würde ich mir ein bisschen blöde vorkommen. Ja, und auch Tanzverbot, wie der vorkommt. Naja, auf jeden Fall ist dieses Musikvideo halt auch einfach voll mit Product Placement. So wie man es aber halt auch nicht gekennzeichnet, so wie das halt normal ist. Case King Noble Chairs, also diese typischen Gaming-Marken, weil der Song, und jetzt kommt's, ist ein Gaming-Song und es ist einfach Cybernaut heißt es. Cybernaut, es ist eine der lustigsten Sachen, die ich seit langer Zeit gehört habe, einfach weil Also ich meine, gerade als Gamer, das wirkt so, als hätte man meine Mutter dafür bezahlt, einen Song über Gaming oder über generell über das Internet genau. zu schreiben. Und sie schlägt halt bei Wikipedia nach, nach Schlagworten. Bitte Google, sag mir, was sind so Internet-Jugendbegriffe, die man gerade nutzen könnte. Und dann steht Money Mark da und sagt, Internet, Multiplayer, Crowdsurfing. Ja, ja. Emojis, Hashtags, iPhones und Mobile Games, voll der geile Shit. Ich surfe mit der Crowd. Ich hab in Sims eine geile Braut. Was ist denn alles noch? Ich habe eine geile Braut in Sims. Das ist ein Originalzitat aus dem Song. Ja, okay, also ich empfehle euch einfach, das anzugucken. Wir hatten wirklich, ich habe direkt gleich wieder gesagt, man, Mitarbeiter könnte halt im Grunde eine Parodie machen. Das Problem ist, das ist ja schon eine Parodie in sich. Du könntest es noch dümmer machen und halt wirklich so Internet, WhatsApp aufgemacht, eigentlich Emoji eingebaut. Eigentlich genau das, was wir gerade gemacht haben. Das müssen wir eigentlich machen, aber ich weiß nicht, Marty ist einfach zu beschäftigt. Ich brauche einen neuen Songproduzenten. Ja, aber hier, bei mir hatte sich letzte Woche einen Cutter gemeldet auf meinem Aufruf. Gerne könnt ihr auch noch mehr Bewerbungen, wenn ihr soll, ist natürlich, wird bezahlt. Ne? Also ich mach das nicht um, ihr müsst es nicht umsonst machen. Dasselbe gilt für Robin, weil ihr Musikproducer seid. Und diesen Song hört und denkt so, das kann ich auch. Das wäre das Wichtige. Also ich hatte letzte Woche ja gesagt, ich bräuchte Cutter, die so Captain Christian-artiges Zeug kennen. Ich brauche niemanden, der zwei Videoclips aneinander machen kann. Das kriege ich auch noch selber hin. Also so Next Level Shit, und das gilt auch für dich. Aber wie gesagt, da gibt es dann natürlich auch eine Beteiligung. Nee, ihr werdet namentlich erwähnt. Ihr kriegt Promo. Ihr kriegt Promo, Leute. Natürlich, wir bezahlen alle Menschen. Ja, aber hört euch den vielleicht an. Witzig daran war auch noch, dass es den eigentlich schon gab, den Upload, nämlich bei Money Mark selbst, beziehungsweise bei Atzen Musik. Ja. Da hatte das ganze Ding 26.000 irrelevante 25.000 Klicks und dann hat es Tanzverbot nochmal hochgeladen und du denkst die ganze Zeit, weil es steht da Featuring Tanzverbot, er kommt am Ende rein, sagt auch zwei Sätze und dann ist das Video vorbei. Genau, er ist eigentlich nicht mal mehr im Song, er ist im Epilog des Songs. Ja, sehr gut. Also ja, das wollen wir einfach mit euch teilen, lustiges Ding. Weniger lustig, aber ähnlich skurril. Eine Frau wurde vergewaltigt in München von ihrem U-Bahn-Fahrer. Ja. Also ein 18-jähriges Mädel ist da wohl relativ zu relativ später Stunde mit der U-Bahn gefahren und wurde dann, sie wurde nicht nur belästigt, sie wurde vergewaltigt. Ich glaube, also die Überschrift war vergewaltigt. Genau. Also, das ist auch das, was da stand. Wir haben uns damit auseinandergesetzt und wir halten diesen Artikel für glaubwürdig, weil er tatsächlich vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, veröffentlicht wurde. Und haben aber wirklich beide gedacht, dass das wäre ein Postillon-Artikel. Das muss der Postillon sein. So, also weil jetzt ihr könnt jetzt einmal kurz 3 Sekunden für euch im Kopf überlegen, was macht der Verkehrsbetrieb, dessen Mitarbeiter gerade eine ihrer Kunden vergewaltigt hat. Was tut er, um dieser Frau seelischen Beistand zu leisten, sie zu unterstützen und vor allem aber auch sie vielleicht sogar zu entschädigen für das, was ihr angetan wurde von einem ihrer Mitarbeiter während der Arbeitszeit? Ich mache mal ein paar Möglichkeiten und ihr dürft aussuchen, was könnte die richtige sein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine öffentliche Entschuldigung, vielleicht eine PR-Stellungnahme, um Sie rauszubringen. Psychologischen Dienst, den man für sie bezahlt, eine Schadensersatzsumme. Genau, eine Schadensersatzsumme, die man ihr bezahlt, vielleicht aber auch an Opfer spendet, in so eine Richtung. Oder aber man könnte dem Mädchen anbieten, einmal kostenlos mit der Party dran zu fahren. Sorry, dass wir lachen. Es tut uns aber leid. Welcher davon war es wohl? Also so ohne Scheiß. Ich weiß, da werden jetzt einige, wird das Lachen im Halse stecken geblieben sein. Es ist wirklich ekelerregend, aber auch, also es ist so skurril. Einfach weil es so, es ist einfach, also. Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist? Man darf darüber nicht lachen, aber es ist, also weil wir lachen ja nicht über den Fall, sondern wir lachen über die Reaktion. Ja. Also wie fern von allem menschlicher Empathie musst du sein, um zu sagen, das ist ein gutes Angebot, lass das mal machen. Die Münchner Verkehrsbetriebe haben offenbar, wenn man dem Artikel glauben kann, aber wie gesagt, er kommt vom Bayerischen Rundfunk, dann haben die das dem Mädel angeboten. Und das ist jetzt irgendwie bekannt geworden, dem U-Bahn-Fahrer, dem wird gerade der Prozess gemacht und dem drohen mehrere Jahre Gefängnis, wenn er denn verurteilt wird, wovon auszugehen ist. Ich würde gerne wissen, ob es auch Konsequenzen für die Münchner Verkehrsbetriebe gibt, weil also so damit umzugehen ist ja, was ist denn das für ein Eigentlich nur PR-Fail, PR-Fail, aber es ist schon aber auch ein Armutszeugnis für Krisenmanagement, muss man ganz klar sagen. Und aber auch ein despektierlich irgendwie allen Vergewaltigungsopfern gegenüber, weil zu sagen so, naja, da feierst du dir dein Trauma halt einfach mal weg. Ja, vor allem genau, Partytrap. Also das hört sich so. Ich würde ja noch verstehen, wenn sie sagen würden, hier hast du lebenslang, kannst du mit den Münchner Verkehrsbetrieben kostenlos. Das war auch so Skurriles. Wo hast du dein Trauma erlebt und wer hat das verursacht? Ey, hier ist ein lebenslanges Ticket, damit du dich die ganze Zeit dran erinnern kannst. So. Ja. Und du könntest aber auch mit der Partytram fahren und dann von unseren angetrunkenen U-Bahn-Fahrern nochmal vergewaltigt werden. Also keine Ahnung. Aber es ist ist eine gute Überleitung in das nächste Thema. Wir haben Abschieben, wir haben jetzt Witze auch so ein bisschen, ne, nicht damit das Leute sagen, Vergewaltigungswitze sind auch nie lustig. So war ja. Jetzt nicht so. Wir haben gesagt, es ging uns auch nicht um das, was ihr widerfahren ist, sondern das, was danach passiert ist. Also, ist eigentlich das, was so skurril ist, dass es, obwohl es so tragisch ist. Also einfach, ich glaube, es bleibt einfach nichts übrig, außer darüber zu lachen. Ja. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht drüber lachen kann. Das ist ein PR-Fail auf interner Seite. Wir haben später nochmal ein Triumvirat der Social-Media-PR-Fail-Scheißigkeit. Ja, da würde ich jetzt direkt hin zu übergehen, oder? Willst du das gleich machen? Dann haben wir die harten Themen wieder für hinterher. Klar. Und zwar fängt es einmal an, es liegt auch schon ein bisschen länger zurück, Sixt, der Autovermietungsanbieter, hat sich überlegt, hey, lass mal einen geilen Post, kontroversen Post machen. Lass mal freaky sein. Also Sixt muss man dazu sagen, die sind eigentlich sehr, sehr gut da drin, sehr, sehr schnell auch zu reagieren. Ich finde, neben der BVG in Berlin, wo wir gerade schon bei der MVG waren, eine der besten Social-Media-Accounts, was Werbung angeht. Hatten wir das auch mit Jan Böhmermann zu Late Night Berlin gemacht? Genau, sie hatten also als Alexander Gauland damals Jerome Boateng quasi meinte, so, ne, der ist ein guter Fußballspieler, aber den will doch niemand als Nachbarn haben, haben sie irgendwie einen Tag später so einen Post rausgehauen mit quasi, wir bieten auch Umzugsautos an, falls sie den nicht als Nachbarn haben wollen und so weiter. Also die sind halt einfach sehr, sehr schnell und das Und auch frech und auch cool und so weiter. Und haben eigentlich deswegen sich viele Bonuspunkte, finde ich, gesammelt als Social-Media-Team. Haben die aber anscheinend jetzt bei vielen, vielen Menschen gerade wieder verschenkt, weil sie einen Post gemacht haben, quasi einen Autosticker. Kennt man hinten diese Aufkleber, wo man vielleicht so seine Familie oder so, ist in Amerika besonders beliebt, dass man hinten so, ne, Baby an Bord und hier ist meine ganze Familie hinten drauf. Quasi so eine Sticker-Sammlung angeboten als Post, fake natürlich, für den Freund, der es mal wieder beim Autofahren übertreibt und da ist hinten drauf sozusagen eine Art Checkliste, wie viele Fahrradfahrer und Katzen du schon überfahren hast. Ja. Und das wurde ganz schnell wieder gelöscht, weil sie offenbar nach dem aufkeimenden Shitstorm gemerkt haben, oh, war doch nicht so lustig. Ich finde ja wirklich diesen Trend auch ganz furchtbar, dass ganz viele Social-Media-Strategen in Anführungszeichen dazu übergegangen sind, diese eingedeutschten. Ich glaube, der Post war tatsächlich nicht gelöscht, oder? Ich glaube, bei Sixt war der noch da. Ja? Ich glaube. Diese eingedeutschten Social-Media-Memes, wo dann jemand, wer hat auch diesen Freund oder verlinke einen Kumpel, der auch es mal beim Autofahren übertreibt und dann aber so auf, ne, eben auf diese Ebene zu gehen. Es gab dann eine Journalistin, die sich die Mühe gemacht hat und gesagt hat, weil es waren genau 8 Striche bei Fahrradfahrern, die gesagt hat, ja, ich habe mal alle 8 toten Fahrradfahrer, die in den letzten Monaten überfahren wurden, rausgesucht, diese Fälle, hat die darunter verlinkt und daraufhin sind natürlich ganz viele eingestiegen. Wie gesagt, ich habe jetzt, weiß jetzt auch nicht genau, ich hatte aber, glaube ich, gelesen, der Originalpost wurde gelöscht. Es kann, ist jetzt wieder eine schlechte Recherche in dem Fall, aber ihr wisst wahrscheinlich mehr. Ich glaube, es ändert auch jetzt nicht groß, ob er gelöscht wurde oder nicht. Aber also als ich zuletzt gecheckt hatte, war er noch da. Vielleicht war es auch irgendwie ein Screenshot oder im Cache noch geladen oder so, aber ich hatte ihn zumindest noch gesehen im Original. Ja, das war der erste Aufreger. Es gab aber noch 2 weitere. Einer von meinem Ex-Arbeitgeber, den fand ich. Die haben direkt weitergemacht. Das war dann direkt der nächste. Ja. Giga hat eine Umfrage gestartet und hat Crowdsourcing betrieben, weil sie einfach zu einem Thema wissen wollten, wie die Leute ticken. Einfach ein Thema, was diskutiert werden muss, was auch sehr kontrovers ist, weil viele Leute viele gerechtfertigte unterschiedliche Meinungen haben, nämlich: Dürfen Frauen Videospiele streamen? Ja, nee, es waren sogar 2 Sachen. Es waren 2 Fragen. Es waren 2 Fragen, die beide aber mit dem Thema Frauen zu tun hatten. Und Wir hatten neulich so einen ähnlichen Fall. War das nicht das ZDF oder nee, Maischberger, bei ja, Maischberger? Nee, es war so ein MDR-Talk-Format. Ja. Und zwar war da die Frage, darf man heutzutage noch Neger sagen? Ja. Also das ist ein Zitat. Ich zitiere gerade, was der MDR als Frage gestellt hat. Und dazu hatten sie irgendwie eingeladen, Frauke Petri und irgendwie drei andere weiße Politiker. Ja. Und da ist es ja auch immer so, es ist immer so diese innerhalb dieser Debatte, auf der einen Seite ist ja richtig zu sagen, man sollte über Dinge diskutieren können. Auf der anderen Seite sollte man aber bei einem Thema, was eigentlich nicht diskutabel ist, sollte man der anderen, der Gegenseite, keinen Raum zum Sprechen geben. So, das ist ja ich glaube, das ist ja das, was auch immer vom Rechtspopulismus sozusagen angeprangert wird, dass das ja die Meinungsfreiheit einschränkt, wenn du sagst, dass solche Sachen nicht diskutiert werden dürfen. Aber es ist halt einfach so der Punkt zu sagen, wir leben in 2018, überhaupt die Frage in den Raum zu stellen, ob Frauen es erlaubt ist, Videospiele zu streamen, ist ja schon mal lächerlich. Die andere Frage, da könnte man theoretisch noch drüber diskutieren, ist aber auch völliger Bullshit, nämlich ob in FIFA oder Battlefield weibliche Charaktere in den Spielen vorkommen sollten. In Battlefield, da sehe ich noch das größte Argument, auch wenn es meiner Meinung nach Bullshit ist, nämlich es ist natürlich nicht historisch akkurat, wenn in Battlefield 1 im Ersten Weltkrieg weibliche Soldaten genauso an der Front vertreten sind zu 50-50 wie Männer, weil das einfach nicht den historischen Fakten entspricht. Aber bei FIFA zu sagen, es gibt jetzt auch weibliche Teams, mit denen du spielen kannst, who cares? Entweder du spielst halt damit oder spielst nicht damit. So, also, Aber bei Videospielen über historisch akkurate Faktenlage das ist, was bei Battlefield damals auch besprochen wurde. So, ja, Frauen ist nicht akkurat, aber mit C4 meinen Panzer 700 Meter in die Luft zu sprengen, aus dem Panzer rauszuspringen, 360 No-Scope ins Flugzeug rein, auf dem Flugzeug laden, mit dem Flugzeug den Panzer abschießen und dann rausspringen und von oben eine Granate auf den Feind werfen, während der respawnt. So ist das tatsächlich passiert im Ersten Weltkrieg. Ja. Ne? Also es ist durchaus diskutabel. Tatsächlich habe ich den Aufschrei nicht ganz, es gab ganz viele Kommentare, die da runtergeschrieben haben, löscht euch, und auch Leute, die uns geschrieben haben, direkt so, nehmt die mal auseinander. I once followed the G, fand ich sehr schön. Und ich bin ja normalerweise der Erste, der sie kritisiert. Ich muss aber an der Stelle auch mal sagen, es wirkte schon sehr, wie sehr, sehr schlecht formuliert, ganz klar. Also so die Frage hätte man anders stellen können. Sie haben den Post dann auch nochmal verändert, beziehungsweise haben danach eine Stellungnahme nochmal veröffentlicht, wo sie gesagt haben, hey, wir wollten da das gar nicht aufmachen, das Thema so, sondern wir haben die falsch formuliert. Die Frage haben sie dann sehr viel richtiger und ganz anders formuliert. Ich frage mich auch, wie das dann so online gehen konnte, aber man muss bei denen tatsächlich sagen, die haben sich in den letzten Monaten und Jahren durchaus auch geäußert dazu. Also die haben mehrere Artikel zum Thema Feminismus und Sexismus in Videospielen, auch in der Videospielbranche veröffentlicht. Es gab da so ein Ding von Maxi Gräf, wo sie eine Kolumne veröffentlicht hat. Also die werden schon auch politisch. Das muss man klar sagen. Und das, wer wird das schon? Also das kannst du so von einigen anderen Magazinen, die eins davon haben wir heute schon genannt, wo dann halt nur Tittenbilder strecken und sonstige Top 10 online gehen, kannst du das nicht erwarten. Von daher, die wenigen Redakteure, die da noch sitzen, die haben eigentlich die haben schon ein bisschen Ehre in den Knochen. So. Das ist, wie gesagt, sehr falsch ausgedrückt. Deswegen kann ich ihnen das gar nicht so sehr übel nehmen. Ja, es ist einfach nur, also ich verstehe die Reaktion drauf, aber sie dafür also direkt so stark zu verteufeln, weiß ich nicht, für alle Ewigkeit. Gibt es andere Sachen, die wir auch schon angesprochen haben? Ich glaube, die Leute reagieren bei Giga insofern über, weil das ist eine Marke, die seit Jahren gebeutelt wird. Da ist einfach so viel jetzt passiert, dass man einfach sagen kann, okay, Leute, irgendwann reicht es auch mal. Und ich finde es auch absolut gerechtfertigt, damit also direkt auch sehr harsch ranzugehen und zu sagen, so eine Frage gehört nicht gestellt. Punkt. Ja. Macht keinen Sinn. Aber ich würde Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie die Frage so gemeint haben, wie sie gestellt wurde. Genau. Ja. Anders sieht das aus bei CD Projekt Red. Beziehungsweise bei Good Old Games. Good Old Games, die zu der Firma CD Projekt Red gehören, also die Macher von The Witcher und demnächst Cyberpunk, die haben schon mal einen Fall gehabt mit dem Account von Cyberpunk, wo sie quasi gegen Transgender Menschen geschossen haben, indem sie nämlich quasi als Witz in Anführungszeichen auf irgendjemanden reagiert haben mit der Aussage, did you just assume my gender? Ja. Was so ein Meme ist, quasi mit dem sich drüber lustig gemacht wird, dass es ja heutzutage, in Anführungszeichen heutzutage, mehr als zwei Geschlechter gibt und dass das ja irgendwie so ein Trend sei und man sich darüber irgendwie lustig ja. macht. Also da gibt es auch dieses, ne, irgendwie alles ist jetzt irgendwie 7000 unterschiedliche Geschlechter und was weiß ich, ist ja so ein typisches rechtspopulistisches oder auch einfach konservatives. Ich gehöre dann zu denen, ich gehöre da tatsächlich zu denen und ich glaube du auch, die bei solchen Sachen dann nicht direkt rote Wangen bekommen und sagen, was haben die denn da jetzt gemacht? Ja. Was sie jetzt diese Woche gemacht haben, das kann man aber schon kritisieren. Es gibt jetzt in den USA nämlich einen Movement, das hat sich jetzt zu einem Hashtag herunterkristallisiert, weil Transgender-Leute und Transgender-Menschen haben. Ich weiß also auch tatsächlich gar nicht, was die politisch korrekteste Art und Weise wäre. Ich glaube, Transgender-Menschen habe ich neulich irgendwie gehört, wäre ja. wohl am ehesten. Ich glaube, Sascha Lobo hat ja neulich diesen Shitstorm, weil er Tranny gesagt hat oder irgendwie sowas oder Transmann und das war dann falsch. Und also das Problem ist auch. Wir sagen jetzt einfach Transgender-Menschen. Ja, also wir wollen hier niemanden anpissen, wir haben die besten Intentionen. Das ist sozusagen, wir sind einfach nicht tief in dem Thema das drin. Das Thema ist viel zu komplex und gerade wenn ich dann Dinge wie non-binär und hast du nicht gesehen höre und cis und ne, wir hatten das schon mal den Fall an der Stelle, wo dann Leute versucht haben, uns im Reddit aufzuklären, weil wir uns damit zu wenig auseinandergesetzt haben. Aber ich möchte uns trotzdem hier für die Leute einstehen, die das eben betrifft und unter anderem jetzt in den USA mit Won't Be Erased, weil eben Donald Trump, der ursprünglich genau, mal gesagt hat. Es gibt den Hashtag Won't Be Erased, denn Trump hat gesagt. Der hat sich eigentlich während der Wahl dafür wie bei so vielen Dingen dafür eingesetzt, zu sagen, so, ja, er ist auch für LGBTQ-Themen da und bla bla bla. Und jetzt kam eben raus, dass ich glaube in so einer Memo, quasi so einem internen Bericht, dass die Regierung quasi eigentlich festlegen möchte, dass sozusagen es gibt Mann, es gibt Frau und alles andere wird nicht anerkannt, sogar so weit gehen, dass wenn du sagst, ja, ist aber nicht so, dass sie dann irgendwie einen Test machen, um festzustellen, welches Geschlecht du hast. Also dass quasi eben all dieser Fortschritt, der gemacht wurde in dieser Thematik einfach wieder komplett zunichte gemacht wird und wir uns wieder auf ein Level von, keine Ahnung, 1940 oder was weiß ich bewegen. Ja, eigentlich 2004. Also, ich meine, du brauchst ja nur 2-3 Jahre zurückgehen und da bist du ja schon. Also, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren sind diese ganzen Vorstöße gemacht worden und auch anerkannt worden und es dringt auch immer mehr in die Öffentlichkeit vor. Und du hast dann halt eben so Leute wie uns, die selbst wir, die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, die häufig da sitzen und sehr verwirrt sind, weil ich halt mich frage, Moment mal, was sagt man jetzt genau? Ein Kumpel von mir, Robin Schweiger, hatte das Thema jetzt, der macht den Podcast Hooked und der hatte bei Twitter dann auch darüber berichtet und hat sich dann aufgeregt und hat dann gesagt, wie kann er nur und wie können auch Good Old Games nur und verwendete dann den falschen Terminus. Und dann kam dann eine junge Dame oder weiß ich gar nicht genau, ein anderer Twitter-User und sagte, nee, das sagt man so nicht. Und dann selbst er, der sich wahnsinnig viel damit auseinandersetzt, war sich dann nicht mehr sicher, was sagt man denn jetzt? Also das kann schon durchaus passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass eine Firma, die eigentlich mit Spielen zu tun hat, dann einen Tweet rauslässt, wo sie sagen, Good old PC Gaming oder Classic PC Gaming won't be erased. So, da haben sie den Hashtag erstmal in dem Zusammenhang benutzt mit PC Gaming. Und dann how is that for use of a hashtag? Also, genau. Sie unterstreichen das quasi mit, also so ein bisschen, guck mal, wir nutzen den Hashtag jetzt für was Gutes. Wie ist denn das? Wie ist das für eine Nutzung? So, und das geht halt meiner Meinung nach gar nicht. Wenn du dann auch noch so frech bist, um dann nachzutreten gegen eine Bewegung, wie dumm ist das eigentlich? Und da haben sie sich natürlich auch einen Shitstorm eingefangen. Ja, ich finde, da ist noch so eine kleine Doppeldeutigkeit drin, von der ich nicht mehr sicher bin, ob sie beabsichtigt ist. Aber PC ist ja auch gleichzeitig steht ja auch für Political Correctness. Ja, wobei. Aber könnte man sogar noch in die Richtung sehen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu tief, das ist so wie im Deutschunterricht, wo die Lehrerin immer gesagt hat, jetzt interpretier doch mal in das Buch irgendwas rein. Ja. Das ist halt das dritte Mal, ne? Wenn es einmal passiert, dann kann man sagen, der Social Media. Das ist erst das zweite, oder? Das ist das dritte Mal gewesen? Das dritte Mal. Es gab wohl noch irgendwas? 3 Fälle, habe ich im Reddit gelesen. Den dritten habe ich nicht verstanden. Da habe ich den Gag nicht mal, beziehungsweise den Angriff nicht mal nachvollziehen können. Nichtsdestotrotz, sie haben sich dann auch dahinterher entschuldigt, haben dann auch so gesagt, so, wir sollten uns lieber wieder darauf fokussieren, was wir können, nämlich Spiele. Ich kann halt in so einem Fall überhaupt nicht verstehen, warum. Aber das ist das Ding, aber diese Behauptung zu sagen, wir fokussieren uns wieder das, auf was wir können, nämlich Spiele, impliziert für mich, dass sie vorhätten, etwas anderes zu tun als Spiele. Und eigentlich, bei der Tweet ja ging es ja um PC-Gaming. Also es gab ja mal so einen Fall zum Beispiel mit Why I Stayed, war mal so ein Hashtag. Mhm. Das war ein Hashtag, der als Bewegung kam für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt waren, die dann gesagt haben, der hat mich geschlagen, aber ich bin trotzdem da geblieben wegen meinem Kind oder sowas, ne? Und das war der Hashtag, Why I Stayed, haben Leute quasi so diese Geschichten geteilt. Enter der amerikanische Pizzahersteller DiGiorno mit dem Tweet, you had pizza, Hashtag Why I Stayed. Ja, also richtig. Das Ding ist nur, dass ich glaube, das denen auch. Die haben halt einfach gesehen, dass dieser Hashtag trendet und haben direkt einfach diesen Gag rausgehauen. Und die haben sich nicht informiert, was ohne sich zu informieren, woher dieser Hashtag kommt. Und in diesem Fall würde ich ihnen das aber nicht vorwerfen, weil sie ja hinterher sagen. Genau, weil sie hinterher sagen, wir fokussieren uns wieder auf Videospiele. Aber wenn ihr Tweet wirklich nur ein Missverständnis des Hashtags war, dann ging es ja in dem Tweet um Videospiele. War es ja auch nicht, weil sie ja nochmal wirklich explizit schreiben. How is that for the use of a hashtag? Genau. Und das heißt, es war wirklich ein politisches Statement gegen Transgender anscheinend. Ich weiß es nicht. Also es wirkt eher wie. Ich würde es nicht als Statement gegen Transgender-Menschen irgendwie implizieren. Ich würde eher sagen, dass sie sich darüber erheben. Und das ist auch keine coole Art, wenn sie sagen so, so wieder so ein lächerlicher, ja. Ne? So wie bei MeToo. Wenn du da anfängst, also es gab ja ganz viele, die MeToo irgendwie als lustiges Beispiel für ihre eigenen Witze genommen haben. Und das ist bei Privatpersonen schon eher so mittellustig. Mhm. Aber bei so einer Firma, die eigentlich eben auch auf einen guten Ruf hat, Da geht das halt nicht. So. Und ich als jemand, der da in der Chefetage sitzen würde, würde sagen, du bist ab morgen dann nicht mehr hier erwünscht. So als, ja. Weil ein Social-Media-Stratege sollte ein bisschen bessere Ahnung davon haben, was er da macht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Good Old Games, guter Verein, haben jetzt das neue Witcher Thronebreaker rausgebracht, was ich gerade spiele. Und das rehabilitiert sie auf ganzer Ebene. Aber das war unser Triumvirat der Social-Media-Scheißigkeit, das wir diese Woche hatten. Letzte Woche gar nichts los gewesen. Diese Woche haben sich die Pressestellen alle gedacht, komm, jetzt aber. Ein Thema, was mir bei Social-Media diese Woche aufgefallen ist, vor allem, weil alle drüber gesprochen haben, dass niemand drüber spricht, das war so die neue Art, drüber zu sprechen, zu sagen, dass ja keiner drüber spricht, ist Cum-Ex. Und das hat mich besonders fasziniert, weil tatsächlich sehr wenig Leute darüber gesprochen haben im Vergleich zu anderen Themen. Also wenn jetzt hier, keine Ahnung, ein Horst Seehofer Stress macht in der Politik und es um so dumme Themen geht, die eigentlich schon durch sind, wie irgendwelche Camps an der Grenze aufbauen, um da die drei Flüchtlinge aufzuhalten, die über Österreich reinkommen. Und da so ein riesiges Ding aufgemacht wird. Umso skurriler ist, dass das Thema, dieses Cum-Ex oder Cum-Ex-Thema, um das mal zu sagen, ich habe wirklich gedacht vorher, ist es irgendwas, hat was mit Porno zu tun, weil Cum da drin ist. Ja. Ohne Scheiß, deswegen habe ich mich da gar nicht großartig beschäftigt. Aber gerade deswegen hätte ich gedacht. Ja, nee, und habe aber gedacht, so, dass das von keiner Partei für irgendwelche populistischen Schreiereien. Also ich finde auch gar nicht populistisch, weil wenn man es mal populistisch sieht, also wenn man jetzt mal explizit die AfD nimmt, die ist ja wirtschaftlich auch teilweise sehr konservativ. Ja. Und in diesem Cum-Ex-Skandal unter anderem ist tatsächlich so indirekt mit verwickelt wohl Wolfgang Kubicki, der von bei der FDP ganz oben sitzt. Ja. Und die sind wirtschaftlich ja der AfD tatsächlich relativ nahe, ohne das jetzt so pauschalisieren zu wollen, aber ich glaube, da lassen sich auf jeden Fall ein paar Parallelen ziehen. Um damit nicht zu sagen, dass die FDP und die AfD viel miteinander zu tun haben. Das hast du jetzt so gesagt, Robin. Aber das Thema ist so komplex, aber eigentlich so simpel. Weil wenn man es runterbricht, heißt es, Superreiche und Banken haben uns als Menschen, als Europäer, als 55, Bürger 55 Milliarden Euro erleichtert. Betrogen. Und das, wenn man das mal, wenn sich nochmal bitte jemand drüber aufregt, dass irgendein dass er irgendeinen Flüchtling gesehen hat mit einem Smartphone. Warum regt sich nicht ganz Deutschland darüber auf, dass hier Carsten Maschmeyer ist zum Beispiel da unter anderem auch, also schon länger her, mit impliziert worden und so weiter. Das sind die Menschen, die Deutschland anscheinend Milliarden klauen und da geht es nicht um irgendwelche Kleinstbeträge. Und es vor allem den Klauen im wahrsten Sinne. Also Hilfesuchenden. Es ist ein großer Steuerbetrug, der da irgendwie passiert ist, sondern es ist einfach lächerlich, die beiden Themen zu vergleichen. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich fand es einfach nur so spannend. Jetzt lass mich mal bitte ausreden. Ja, sorry. Dieses Thema bringt Robin auf den... Das bringt mich auf die Palme. Auf die Palme, das kann ich verstehen. Aber es geht ja eigentlich geht's um Steuerbetrug. Und zwar nicht diese Art, dass jemand Steuern hinterzieht, sprich, dass er einfach Dinge nicht einzahlt, sondern er zieht aus dem bestehenden Steuerpott Gelder raus, die vorher irgendwie gar nicht, die von uns reingegangen sind. Jeder Steuerzahler, der in den Steuerpott einzahlt, da gibt es dann halt so Leute wie den Bayern-Boss, nicht Karl-Heinz Rummenigge, sondern wie heißt der andere? Uli Hoeneß, genau. Mhm. Der dann halt sagt, nee, zahle ich nicht. Dadurch wird der Topf ja einfach nur kleiner. Ja. Aber aus dem Topf rauszunehmen, das ist ganz neu. Und was? Das ist innerhalb dieser Cum-Ex-Debatte. Das Spannende ist, neu ist es nicht. Also dieses Thema ist auch in Deutschland schon vor Jahren bekannt geworden. Was aber jetzt eben aufgedeckt wurde, von ganz vielen Journalisten, geleitet vom Korrektiv, und Journalisten aus ganz Europa, die sich zusammengeschlossen haben und aufgedeckt haben, dass diese Cum-Ex oder es gibt auch noch Cum-Cum, wird es noch konfuser und auch noch neue Methoden, dass sie immer noch genutzt werden und vor allem auch in ganz Europa genutzt werden, nicht nur in Deutschland, wo das schon vor ein paar Jahren aufgeflogen ist. Explizit geht es darum, um es einfach mal kurz zu erklären, ich glaube, deswegen regen sich so wenig Leute darüber auf, weil es einfach, also ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe mich groß damit auseinandergesetzt, ich habe mir auch die ganze Reportage angeguckt, ich habe das ganze Ding durchgelesen. Ich habe es, glaube ich, auch nicht verstanden. Deswegen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Fehler mache. Versuch's mal so rudimentär wie möglich. Genau, also so rudimentär wie möglich ist es Folgendes. Wenn du Aktien besitzt und Unternehmen dir dann Dividenden ausschütten, also Anteile am Gewinn, die dir zustehen, weil du ja auch Mitbesitzer dieses Unternehmens bist, werden die versteuert. In manchen Fällen kannst du diese Steuern aber dir erstatten lassen, weil das Unternehmen auf diesen Gewinn schon eine Steuer gezahlt hat. Okay. So. Das ist, ich bin schon raus. Das ist rechtlich so. Ja, ne, wenn ich habe Anteile an dem Podcast Lästerschwestern, ja, und Lästerschwestern ist eine Firma, und die Firma Lästerschwestern zahlt Steuern und von dem, was dann übrig bleibt, zahlt sie uns beiden Geld aus. Ja. Dann müssten wir sozusagen auf das Geld, was uns ausgeht, nicht nochmal Steuern zahlen. Okay. Ist nicht so bei einer GmbH, aber egal. Also das ist quasi das Grundprinzip. Und was aber dann rausgefunden wurde, einfach nur zufällig, ist, dass wenn quasi diese Aktie sich in dem Moment, ich glaube, es ist in dem Moment, wo diese Dividenden ausgeschüttet werden, quasi so in diesem Limbo befindet, dass sie gerade verkauft wird an jemand anderen, dann kriegen beide Personen, quasi die Person, die die Aktie gerade gekauft hat und die sie verkauft hat, gut geschrieben, dass sie ja diese Dividenden ausgezahlt bekommen haben und können sich beide, obwohl nur einer in dem Moment die Aktie eigentlich wirklich besessen hat, sich diese Steuern zurückzahlen lassen. Das heißt, einer kriegt vom Staat kostenlos Geld auf Gewinne, die er eigentlich oder Steuern, die er nie gezahlt hat. Er kriegt Steuern zurück, die er nie abgegeben hat. Ja. Und das wurde quasi entdeckt. Und dann haben die das einfach im großen Stil als Finanzprodukt aufgebaut und an Superreiche weiterverkauft. Weil, und das ist halt dieses Besondere dann, du kannst halt damit Renditen erzielen von irgendwie 12%, was riesig ist. Wenn du 100 Millionen da reinsteckst, kriegst du 12 Millionen kostenlos raus, ohne dass du machst. Also das ist halt das Spannende daran. Du machst es ohne Risiko. Weil normalerweise, wenn du dein Geld investierst, hast du ja ein gewisses Risiko. Das kann mal geringer sein, wenn du es irgendwie in Staatsanleihen investierst oder in keine Ahnung, Immobilien oder sowas. Und das kann viel höher sein, wenn du es halt in Aktien investierst, weil der Aktienmarkt halt irgendwie einbricht. So jetzt gerade gestern ist wieder der Dow Jones hier irgendwie so weit eingebrochen, dass irgendwie alle Gewinne aus 2018 komplett wieder revidiert wurden. Und das ist halt sehr risikoreich. Du hast bei diesem Ding null Risiko. Du gibst einfach dein Geld hin und kriegst Steuergelder zurück, kostenlos, ohne dass du irgendwas machen musst. Also ohne, dass dein Geld ist unter keinem Risiko. Das einzige Risiko, und das ist halt, du fliegst auf und wirst verhaftet. Also schon ein ziemlich großes Risiko. Das Ding ist nur, die Leute, die halt am Ende verhaftet werden, sind eher die Banken. Denn die stecken ja mit drin. Weil die stecken mit drin. Aber auch da, wir kennen das ja aus der Finanzkrise, wie oft ist das schon mal vorgekommen, dass Banker wirklich verhaftet wurden für den Shit, den sie gemacht haben. Ja. In Deutschland wurde auch, nachdem das zum ersten Mal bekannt wurde, das Gesetz umgeschrieben. Lustigerweise ist es nur so, dass diese Steuergesetze wohl so komplex sind, dass sie auch keiner mehr wirklich versteht, außer die, die halt richtig tief drinstecken, weshalb dieses Gesetz von der Bankenlobby geschrieben wurde und 1:1 von der Bankenlobby übernommen wurde, was angeblich, so sagen die in dieser Reportage, dafür geführt hat, dass die Banken quasi durch den Gesetzestext quasi eine inoffizielle Anleitung bekommen haben, wie das System eigentlich überhaupt funktioniert und dann danach das Ganze erst in richtig großem Stil losgegangen ist und auch heute immer noch betrieben wird, obwohl das Gesetz seitdem nochmal geändert wurde, besonders aber halt nicht mehr in Deutschland, aber auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern, weil halt auch sozusagen man einfach dann ins nächste Land gegangen ist, wo es möglich war. Und das ist so skurril. Aber das klang jetzt fast so, als würde sich dieser ganze Cum-Ex-Skandal dann trotzdem durch die Gesetzeslücken in einem legalen Rahmen befinden. Nein. Nee. Also es ist wohl sozusagen auch entschieden worden, dass das Gesetz das tatsächlich abdeckt. Intern wurde das, glaube ich, da gibt es dann in diesem Bericht ist die Rede von irgendwelchen Professoren und eben irgendwelchen Steuerrechtlern, die sich halt das selber schön geredet haben und für interne Berichte halt irgendwie irgendwelche Meinungen geschrieben haben, wissenschaftliche Berichte geschrieben haben, warum das ja alles legal ist, was sie da machen. Aber es ist tatsächlich entschieden worden, dass es eben nicht legal ist, sondern dass es einfach nur einzelne Fälle wohl nicht genauso festgelegt wurden. Und also alleine in Deutschland sind das über 30 Milliarden, die von Steuern, die normal zahlende Steuerbürger eingezahlt haben, wieder rausgenommen wurden. Das heißt, das sind über 30 Milliarden, die schon im Topf waren, um damit Straßen zu bezahlen, Schulen, Kindergärten, Lehrer. Und in diesem Bericht ist tatsächlich ein Zitat drin, das wohl so in Meetings gefallen sein soll zwischen diesen Bankern, wo die da saßen und halt gesagt haben, so, wenn irgendjemand hier in dem Raum ein Problem damit hat, dass wir dafür sorgen, dass in Deutschland weniger Kitas gebaut werden, ist jetzt der Punkt, den Raum zu verlassen. Und hat natürlich keiner den Raum verlassen. Ne? Mhm. Aber das ist denen allen 100% bewusst, dass das, was sie da tun, sozusagen der Infrastruktur, dem Land, der Sozialleistung alles schadet. Und von dem Geld, was da Europa geflöten gegangen ist, was du damit alles finanzieren könntest und wie vielen Menschen du damit helfen könntest. Da hätte man ungefähr 55 Millionen mal mit der Partytram fahren können. Ja, vor allem das perfide daran ist ja, die einzigen, die diese 55 Milliarden für sich beanspruchen können, sind nicht irgendwelche Kriminellen, die nichts haben und eine Bank ausrauben und dann zum ersten Mal irgendwie eine Million haben. Und das ist auch Kriminalität und ist genauso scheiße. Nur die Leute, die das machen, sind Kriminelle. Du kannst das erst machen, wenn du 100 Millionen Euro hast. So. Ja. Du bist so schon so reich, dass du wenn du all dein Geld ausgeben wollen würdest für normale Dinge, es sei denn, du kaufst dir jetzt irgendwie eine Superjacht oder sowas, ne? Aber für normal, also einfach. Dann stirbst du bei dem Versuch, weil du zu alt wirst. Genau, du kannst all dein Geld gar nicht mehr richtig ausgeben. Und dein Geld macht dir schon durch normale Anleihen so viel Geld selber, dass du gar nicht hinterherkommst, es richtig auszugeben. Und dann gehst du hin und sagst, jetzt bestehle ich gerne mal den Rest Europa. Der Welt und Europa, die das Geld wirklich brauchen können. Und das, finde ich, ist ein Punkt, also das ist jetzt endlich mal ein Grund, sauer zu werden und zu sagen, jetzt, also zum Beispiel jetzt im Mai ist Europawahl, ja, das Europäische Parlament muss europäisch dagegen was machen, es muss ein ganz Europa, das ist nämlich das ein Problem, also es muss eine Steuerbehörde für ganz Europa geben, also in dieser Reportage von Panorama war das, wird das auch im Europäischen Parlament inzwischen, also auf dem Korrektivkanal ist es zu sehen, wurde wohl angesprochen im Europäischen Parlament und mehrere Vertreter von europäischen Parteien aus anderen Ländern haben gesagt, in Deutschland ist das schon viel früher passiert. Wir hätten uns viel mehr austauschen müssen. Deutschland hätte uns Bescheid sagen müssen. Und das ist mal ein Punkt, wo so ein europäischer Zusammenschluss super viel bringt. Ja, ja. Wo man einfach sich zusammentun müsste und sagen müsste, hey, guck mal, hier sind alle Informationen. Und das Problem ist, du hast ja Steuergeheimnis ist ja ein ganz komplexes Ding. Also auch der Zoll ist ja zum Beispiel eine steuerrechtliche Behörde und darf deswegen in den Bereich der Polizei nicht eingreifen. Das ist ja auch innerhalb von Deutschland schon richtig komisch geregelt. Aber wenn du jetzt Informationen von Deutschland nach Frankreich geben willst oder auch von der Schweiz nach Deutschland, die Schweiz ist ja nicht Teil von der EU, aber ne, also es gibt ja immer wieder dieses Thema mit Steuergeheimnis und bla bla bla und so. Und wenn einfach diese Länder sich besser austauschen könnten, und weil das ist die Kriminalität, die am Ende am meisten schadet. Alle Kriminalität ist scheiße, keine Frage. Aber das ist Kriminalität, die wirklich richtig jeden betrifft. Ja. Robin will seine 55 Milliarden Euro zurückhaben. Ich will meine 55, also ich glaube, in Dänemark hatten sie es ausgerechnet. In Dänemark waren es irgendwie 2 Milliarden, was über 300 Euro pro Person sind, die quasi geklaut wurden. Okay. Also Ja, also ja. Das ist mal ein Punkt, wo ich finde, wir alle als demokratische Bürger sozusagen dem Staat ganz klar sagen müssen, das sind die Menschen, die das hier kaputt machen. Nicht alle Banker, nicht alle Reichen. Reich sein ist nichts Schlimmes, ist auch kein Verbrechen. Aber wenn du reich bist und dann diesen Shit machst, dann gehörst du dafür auch ins Gefängnis. Und dann müssen auch Gesetze angepasst werden, dass Banken sowas nicht bringen können. Weil zum Beispiel in dem Panorama-Bericht ist ein Statement von der Deutschen Bank drin, die sagen, ja, haben wir gemacht. Das muss man halt so machen, wenn man ein großer Player am Finanzmarkt ist. Wir haben das für Kunden gemacht, aber wir haben es halt immerhin nicht für uns selber gemacht. Ne? Also wir haben unser eigenes Geld da nicht investiert, sondern nur für unsere Kunden. Ne? Und dann gibt es halt andere Banken. In dem Panorama-Bericht geht es besonders um eine aus Hamburg, die halt auch ihr eigenes Geld da investiert haben. Und sie haben so einen Insider interviewt, der persönlich damit 50 Millionen rausgeholt hat. Ne? Also wir reden hier von Unsummen, von denen du wirklich die meisten Probleme in einem Land wahrscheinlich lösen könntest. Wenn du sagst, okay, hier sind 55 Milliarden, lass mal jedem Obdachlosen ein Haus bauen, lass mal die Flüchtlingsunterkünfte alle geil machen, lass mal 10.000 Integrationsexperten. Die großen Themen in Deutschland, die großen Themen, bezahlen. Bildung, Internet, so diese Digitalisierung. Also, was du von 55 Milliarden Euro für Breitband bauen könntest, ja. Also ist sehr politisch heute hier, aber ich finde, das ist mein, also. Das ist wirklich ein Aufreger und ich finde, wie Robin schon sagte, oder die Leute bei Twitter offensichtlich in deiner Timeline, die Leute reden zu wenig drüber. Und ich glaube, das liegt halt eben daran, das Thema ist so komplex und damit man auf eine Party gehen kann und sagen kann, Leute, habt ihr schon das gehört von Dings? Habt ihr schon von Cum-Ex? Ist auch ein scheiß Name, ey. So, ne, das ist halt wirklich ein schlimmer Name. Wir müssten es A umbenennen. Ich würde sagen, wir nennen das Ding einfach Rüdiger. Und es gibt auch, falls ihr euch nicht traut, darüber zu reden, bieten wir als die Lester-Schwestern einen exklusiven Service an. Robin kommt bei euch auf der Party vorbei. Ich rege mich auf. Und erklärt dann vor der versammelten Mannschaft, was ist das überhaupt? Ja, völlig falsch. Ich bin mir sicher, in der Erklärung, die ich jetzt gerade gemacht habe, sind tausende Fehler drin gewesen. Ja, aber das kriegt doch der Pöbel gar nicht mit. Also wir bringen einfach unsere eigene Version du von Rüdiger recht, raus. Denn in den sonstigen Pöbeln, in den Massen, sind die auch immer nur Fehler und Falschbehauptungen. Exakt. Drin. Also so. Hast du recht. So, wir haben noch zwei Dinge zum Abschluss. Ich glaube, mit den Themen sind wir ja durch. Ich hätte noch ein weiteres Thema, was in so eine ähnliche Richtung geht. Ich wollte es einfach kurz einmal angesprochen haben. Mach. In den USA, ist jetzt gerade vorgestern passiert, gab es gerade versuchte Bombenanschläge auf Hillary Clinton, Barack Obama, CNN und George Soros. Das sind quasi so die Feindbilder von Donald Trump und den Republikanern. Hast du mitbekommen, dass heute veröffentlicht wurde, dass auch Robert De Niro zum Beispiel ein Paket bekommen hat, bei dem nicht klar war, also ein... Wohl mehrere Leute, auch inzwischen auch andere Journalisten und... Alle regierungskritischen... Genau. Stimmen haben quasi. Ja, also irgendwelche Leute, die sich halt gegen Donald Trump und die Republikaner gestellt haben, wurden versucht, dass man sie ermordet mit Bomben. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ist das schon aufgeklärt, dass es wirklich Bombenanschläge waren? Ja. Also okay. Bei CNN wurde das evakuiert und die haben da auch eine Rohrbombe gefunden. Und auch in der Post von Hillary Clinton und Barack Obama hat der Secret Service Bomben gefunden. Dann gab es sofort die Fake News, die nicht stimmt, dass ja auch eine Bombe ans Weiße Haus geschickt worden wäre. Das stimmt nicht, das wurde dann behauptet, und das ist wieder so richtig krass, um zu behaupten, das wären False Flag Attacken. Also die Demokraten würden sich selber Bomben schicken, damit sie Donald Trump zeigen, also behaupten können, dass Donald Trump böse wäre. Warum dann ans Weiße Haus? Das war dann die nächste Behauptung sozusagen, also, dass es gar nicht darum ging, dass es Kritiker von Donald Trump sind, sondern die wurden auch an Donald Trump geschickt. Und das hat der Secret Service dann aber sozusagen direkt dementiert. Also es ist dieses Land, es ist so krass und das Ding ist halt, es ist halt für jeden, der ein bisschen sozusagen sich die Sachen durchliest, völlig klar, woher diese Ziele kommen, nämlich von Foren wie Reddit The Donald oder von QAnon, das war hier dieses andere Verschwörungsding. Es gab ja neulich auch, also schon lange zurück, dieser Fall, wo jemand mit einem Maschinengewehr in diese Pizzeria reingegangen ist, die angeblich Hillary Clintons Pädophilie-Dungeon sein sollte, Pizzagate. Diese ganzen Verschwörungstheorien. Und du siehst halt jetzt tatsächlich rechten Terrorismus gegen Leute, die eine andere politische Meinung haben. Jetzt halt wirklich sehr konkret. Und es ist halt... Was hat Donald Trump dazu gesagt? Er hat gesagt, das sind die Medien. Donald Trump hat gesagt, die Medien sind schuld, weil sie das alles aufbauschen. Ja. Das Ding ist, er ist, also er beschwert sich gerade bei den Medien, dass sie das drucken, was er sagt. Ja. Und also er ist derjenige, der die Leute aufbauscht. Er ist ja immer derjenige, der sagt, die Medien sind der Feind des Volkes, CNN ist Fake News, Hillary Clinton, das und das. Also jetzt ist mega spannend. Jetzt in 2 Wochen oder ist ja schon die Wahl in den USA. Da wird quasi das Repräsentantenhaus und der Senat neu gewählt. Und unglaublich krass, in diesen ganzen Debatten, die sind ja immer dann immer lokal, also quasi wie in den Bundesländern, halt in den Staaten sozusagen, debattiert sich dann der demokratische Kandidat gegen den republikanischen Kandidaten. Es gibt ganz viele Fälle, wo die republikanischen Kandidaten gar nicht auf den demokratischen Kandidaten eingehen, sondern einfach nur sagen, ja, aber Hillary Clinton! Also es ist immer noch Hillary Clinton das Feindbild. Das ist so faszinierend. Ich bin sehr gespannt, wie diese Wahl ausgeht. Also wie es aussieht, werden die Demokraten das Haus, also das House of Representatives übernehmen. Der Senat wird weiterhin bei den Republikanern bleiben, was die Regierung relativ handlungsunfähig machen wird. Okay. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und du hörst halt jetzt schon wieder, es ist in Amerika so krass, du hörst schon wieder so viele Vorwürfe wegen Wahlmanipulation, weil du musst dich ja in den USA in vielen Bundesstaaten registrieren, um wählen zu dürfen. Und dann werden immer wieder zufällig Leute von diesem Registrierungssystem gelöscht. Teilweise werden Voting Machines genutzt, die halt kein Papier benutzen, sondern die nur elektronisch funktionieren und seit irgendwie 17 Jahren da stehen und halt super anfällig sind für Hacks. Du hast dieses Gerrymandering, also dass quasi die Bezirke so gezogen werden, dass sie den Republikanern zuhelfen, weil die Republikaner ja eigentlich eine Minderheitspartei sind, aber trotzdem den Senat kontrollieren. Das ist alles ist so ein faszinierendes System, wie die Demokratie da funktioniert, weil sie halt da nicht funktioniert. Ganz erschreckend. Das war heute sehr politisch mal wieder. Sehr politisch, aber es war auch mal wichtig. War auch mal wichtig, damit sich Robin das von der Seele reden kann. Wir haben zwei Dinge. Eine Sache muss ich mir noch von der Seele reden. Mhm. Eine andere Sache wollte ich kurz ankündigen. Wir haben uns letzte Woche mit dem Boris zusammengesetzt von Übermedien, einfach mal um zu quatschen. Ob wir mit denen mal was machen können. Wir sind übereingekommen, dass wir uns gegenseitig cool finden und dass wir mal schauen. Das ist so dieses typische, wie wir Engländer sagen, Stalemate, wo dann beide nicht so richtig wissen, was macht man denn jetzt, weil wir jetzt nicht einfach anfangen können, so Videos für die zu produzieren und Übermedien jetzt auch mit uns nicht einfach uneingeschränkt was machen können. Jeder hat ja so sein eigenes Bier, was da so köchelt. Aber wir gucken mal. Und ja, ich glaube, es würde sicherlich damit anfangen, dass wir uns mal in einem Podcast zusammensetzen. Das auf jeden Fall. Also den Boris werden wir hier auf jeden Fall dazu holen. Wir wollten eigentlich diese Woche ja Max auch hier haben. Ich glaube, wir haben es einfach vergessen, ihn zu fragen. Aber das kriegen wir nächste Woche kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Und eine Sache, über die ich jetzt noch kurz reden möchte, ich habe gestern mal reingeguckt in die Trends und da habe ich darin Malwanne auf Platz 1 gesehen, die den Amazon Adventskalender auspackt. Ja. Und also ich habe mir das Video mal angeguckt. Sie freut sich sehr, dass das Video aus dem letzten Jahr ja schon 1,3 Millionen Views gemacht hat. Deswegen hat Amazon ihr diesen Kalender jetzt auch schon im Oktober zugeschickt. Ein Beauty-Kalender. Und ich meine, solche Sachen siehst du ja ständig. Wir sind jetzt darauf gekommen, weil wir ein anderes Video geguckt haben, nämlich von einem Alex V oder Alex G, der sich Alex V. Ja, der hat sich irgendwie aufgeregt über die schlechte Berichterstattung über ihn, weil er würde ja so hart arbeiten. Seine Arbeit kommt diese Woche auf jeden Fall pro Woche so auf 4 Stunden und das wäre ja schon ordentlich was. Ja, also ich kann die Story mal kurz erzählen und zwar war seine Reaktion war die auf Dagi B, die ja hatten ja letzte Woche als Thema und die Woche davor. Sich in den Medien falsch repräsentiert. Genau, weil sie in diesem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Beitrag drin vorkam und irgendein Experte völlig aus der Luft begriffene Zahlen. Und sie hat sich zu Recht darüber aufgeregt, dass er halt einfach Bullshit erzählt und irgendwie behauptet, sie würde 287.000 Euro nur mit Instagram pro Monat verdienen. Daraufhin hat er ein Antwortvideo darauf quasi gemacht, wo er gesagt hat, ich wurde auch schon mal missrepräsentiert in den Medien, nämlich einmal im Frühstück, oder nicht im Frühstücksfernsehen, sondern einmal bei Dunja Hayali. Und da gibt es einen Beitrag, wo er drin vorkommt und der ist tatsächlich sehr von oben herab und der ist journalistisch meiner Meinung nach sehr unsauber produziert, einfach weil sie eben nur ihn als Beispiel nehmen und davon hinweg generalisieren und behaupten, alle YouTuber wären so. Und würden ja quasi nicht arbeiten. Und würden nicht arbeiten und das wäre alles voller Schleichwerbung und bla bla bla und das werfen sie einfach so in den Raum. Oos von Waititi sollte eigentlich damals dabei sein, hat aber irgendwie seinen Flieger nicht nehmen können, weil da irgendwas los war zu der Zeit, keine Ahnung, also irgendwie ist der Flieger nicht geflogen und deswegen war das eine sehr einseitige Debatte dann auch auf der Couch. Ich glaube, er hätte da sicherlich eine ganz andere Perspektive noch mit reingebracht, aber auf jeden Fall ist dieser Beitrag tatsächlich nicht besonders gut. Was aber an dem Beitrag nicht falsch ist, ist, dass er als jemand dargestellt wird, der halt nichts macht. Und er regt sich aber, also das Lustige ist, dieser Beitrag hat quasi ein Negativbeispiel gemacht und hat das auf die ganze Branche angewandt, dass das falsch ist. Nur er regt sich darüber auf, dass er das Negativbeispiel war. Nur er war halt zu Recht das Negativbeispiel. Ja, wir haben mal geguckt auf seinem Kanal. Also erstmal, ich wusste nicht, wer Alex V. ist. Und der hat halt 800.000 Abonnenten. Ja. Eine Zahl, wo du dir immer denkst, wo kommt die denn her? So, und dann haben wir geschaut, was macht der für Content? Und er macht genau das, was ich gerade bei den Malwaren auch angesprochen hatte. Sachen auspacken. Aber so, nicht Unboxing, so wie früher, sondern es ist eher so, ich bestelle den Wish-Kalender. Wishbox. Ich bestelle Essen bei dem Restaurant, was die schlechteste Bewertung bei mir in der Stadt hat. Genau. Was soll der beste Burger sein? Ich google das nach und bestelle mir den, beiß dann rein, sagt dann, ja, das ist ein guter Burger und dann ist das Video vorbei. Ja. Und bei Malwanne fand ich es halt super spaßig, weil also der Sinn und Zweck von dem Adventskalender ist doch, überrascht zu werden. Und dann packt sie dieses Ding aus, alle 24 Türchen, das sind 20 Minuten Video. Und dann weißt du, was drin ist. Kaufst ihn dir und zur Hölle. Denkst du, ja cool, ich weiß schon, was drin ist. Das ist der Content auf YouTube, das ist der Content auf der YouTube-Startseite, das ist in den Trends auf Platz 1. Auch hier bitte wieder nicht als Beef gegen irgendjemanden verstehen, wir mögen Malwanne. Es ist halt nur, es gibt ja mehrere, die sich angepasst haben an die Inhalte, die bei YouTube gut laufen. Und es ist schade eigentlich, was kaputt ist, sind ja nicht unbedingt die Rädchen, die es drehen, sondern das ganze System, dass sowas irgendwie so funktioniert. Halt, ne? Also genau wie bei den Banken, ist das eine moralische Frage. Wir gehen machst du es einfach, weil du kannst und weil dich keiner davon stoppt? Also in dem Beitrag geht es auch darum, dass irgendwie ein Bankier quasi zu einem Politiker sagt. Oh, bitte nicht schon, fang nicht wieder an mit dem Thema. Nein, er sagt zu ihm sozusagen, es ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Politik, weil ihr ermöglicht es uns ja. Solange es Gesetzeslücken gibt, müssen wir es machen, weil unser Job ist es ja, so gut wie möglich den Leuten zu helfen, ihr Geld einzusparen. Und genauso ist es eigentlich bei YouTubern. Die Aufgabe ist es, so viele Klicks wie möglich zu erzielen. Und solange Leute das klicken, werden sie dafür belohnt. Also ist es eigentlich die Aufgabe der Zuschauer. Deswegen, Robin, Vorschlag. Wir gehen jetzt los und holen uns auch einen Adventskalender. Ja, wir machen das jetzt. Und packen den jetzt aus. Wir packen jetzt einen Adventskalender aus. Das Video seht ihr dann bei Behind. Oder bei mir. Tun wir das? Eher bei dir. Bei mir. Ja. Okay, wir sehen es bei mir. Alles klar. Ciao.